haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute, es war einmal ein Mord. Erster Teil. Auf dem Gelände einer alten Sägerei traf ich Frau Spierig, die sich Sorgen um ihre Tochter machte. Es gab eine Zeit, da machten sich die Mütter Sorgen um ihre Tochter, weil ich in der Nähe war. Heute kommen die Mütter zu mir mit ihren Sorgen. Das ist zwar einträglicher, macht aber weniger Spaß. Die Sägerei gehört seit Generationen meiner Familie. Naja, heute läuft sie mehr schlecht als recht, aber ich bringe es nicht übers Herz, sie zu schließen. Auch wenn das Grundstück wertvoller ist als die Sägerei. Man könnte hier eine wunderbare Überbauung hinstellen. Das ist alles ungemein interessant, aber deswegen haben Sie mich nicht hierher bestellt, oder? Ja, meine Tochter bereitet mir Sorgen. Das ist ganz normal. Töchter bereiten immer Sorgen, entweder den Eltern oder den Männern. Genau, darum geht es. Ihre Tochter ist verliebt und Sie möchten nicht, dass sie so früh schon Großmutter wird. Ach, das wäre mir doch egal. Ich war auch erst 17, als ich mit Nicole schwanger war. Und jetzt ist die Tochter drauf und dran, den Rekord der Mutter zu brechen. Nicole ist schon Mitte 20. Dann verstehe ich nicht, weshalb Sie sich sorgen. Oder hat sich Nicole in einen Herrscher der Finsternis verliebt? Nicole hat immer sehr zurückgezogen gelebt. Wir sehen uns seit Jahren kaum. Sie ruft auch nicht mehr an. Aber ich habe sie in den vergangenen Wochen einige Male gesehen. Zusammen mit einem Mann. Und das überrascht Sie? Ja, der Mann könnte ihr Großvater sein. Er ist sogar noch älter als Sie. Das ist nur Tarnung. In Wirklichkeit bin ich 25 und mache verzweifelten Müttern den Hof. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer der Mann ist und was er für Absichten hat. Weshalb fragen Sie Ihre Tochter nicht selber? Das ist billiger und fördert den Dialog zwischen den Generationen. Nicole spricht nicht mehr mit mir. Sie klang eher verbittert als traurig. Im Büro der Sägerei gab sie mir einen Umschlag, der ein Foto der Tochter, ein paar Angaben und Adressen sowie ein paar wertvolle Scheine enthielt. Ich machte mich auf den Weg und traf in der Wohnung, in der Nicole Spierig gemeldet war, auf einen Mann. Sind Sie der Sanitärinstallateur? Sehe ich so aus? Sie sehen aus wie ein Vertreter für Rheumadecken. Danke, danke, aber Ihnen würde ich auch nichts abkaufen. Der Abfluss ist verstopft. Haben Sie Werkzeug dabei? Einen Kugelschreiber und ein Taschenmesser. Aber eigentlich wollte ich zu Nicole Spierig. Sie wohnt nicht mehr hier. Der verstopfte Abfluss ist sozusagen Ihre Hinterlassenschaft. Nicole Spierig ist tot. Ach, für mich schon. Dieser Sluder hat mich hingehalten. Hat mir etwas vorgemacht. Ich bin froh, dass ich sie los wurde. Nicole Spierig war Ihre Freundin? Das geht Sie alles nichts an. Wann genau ist sie ausgezogen? Vor 2 Wochen. Ich kam nach Hause und weg war sie. Keine Nachricht, kein Anruf, keine Erklärung. Nichts. Sie hat sogar ihre Handynummer gewechselt. Weshalb suchen Sie nach ihr? Ich bin Privatdetektiv. Das wollte ich auch einmal werden. Dann las ich, dass fast alle Privatdetektive Alkoholiker sind. Die Medien müssen immer übertreiben. Ich wurde Journalist. Heute weiß ich, dass fast alle Journalisten Alkoholiker sind. Weshalb suchen Sie nicht nach Nicole? Das habe ich getan. Aber wenn jemand nicht gefunden werden will, dann ist jede Suche zwecklos. Sie glauben, dass sich Nicole Spierig versteckt hält? Was heißt versteckt? Mit einem Kern durchgebrannt ist sie. Mich ließ sie nicht an sich ran, vertröstete mich, lebte auf meine Kosten. Nicht einmal berühren durfte ich sie. Alles habe ich für diese Frau getan. Und was ist der Dank? Ein verstopfter Abfluss. Ich bat ihn darum, mich ein wenig in der Wohnung umsehen zu dürfen, doch er wies mir barsch die Tür. Als ich im Treppenhaus auf einen Sanitärinstallateur traf, erzählte ich diesem, dass ich das Problem erledigt habe. Bei der Polizei erledigten sich die Probleme noch einfacher. Sie wurden ausgesessen oder ignoriert. Nicole Spierig, noch nie gehört. Eine Klientin oder eine Leiche? Eine junge Frau, die spurlos verschwunden ist. Wurde Vermisstenanzeige erstattet? Nein, aber ich dachte, vielleicht liegt etwas gegen Sie vor. Tut mir leid, unser Computersystem wird gerade gewartet. Und wie steht es mit Ihrem Gehirn? Wird das auch irgendwann gewartet? In einer amerikanischen Studie konnte man lesen, dass Polizisten selbst im hohen Alter geistig noch überdurchschnittlich rege sind. Kein Wunder. Polizisten benötigen ihr Gehirn 40 Jahre kaum und haben deshalb noch Reserven im Alter. Ja, fühle mich ein wenig schwindelig, Maloney. Einer unserer Kollegen hat am Mittagstisch aus Jux ein Pulver in die Suppe getan. Drogen in der Kantine, das wird ja immer besser. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Mord, an dem Sie gerade arbeiten. Schnittlauch. Klingt interessant. Vielleicht der Schnittlauchkiller, der die Schrebergärten unsicher macht. Oder war es Petersilie? Ist egal, Maloney, ich kaufe beides. Oder hat meine Frau heute Morgen Basilikum zu mir gesagt? Ihre Frau nennt sie Basilikum? Nicht mich, aber das Gemüse. Ich meine, die Kräuter. Oder war es Knoblauch? Jetzt haben Sie mich völlig durcheinander gebracht, Maloney. Ich muss meine Frau anrufen und sie fragen, ob ich ihr einen Schrebergarten mitbringen soll. Wie komme ich jetzt auf Schrebergarten? Ist egal, Maloney. Sie können gehen. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Er lächelte selig und mir wurde langsam klar, wo die von der Polizei beschlagnahmten Rauschmittel landeten. In der Polizeikantine, um den Fraß einigermaßen verdaulich zu machen. Unterwegs zu meinem Büro erhielt ich einen Anruf meiner Klientin. Sie klang aufgeregt und wollte mich unbedingt sehen. Nicole war bei mir. Tatsächlich? Ich dachte, Sie hätten keinen Kontakt mehr miteinander. Das war das erste Mal seit 2 Jahren, dass sie wieder mit mir sprach. Und was sagte die Tochter? Sie hat mir ein Ultimatum gestellt. Ein Ultimatum? Wenn ich nicht bis morgen Abend zur Polizei gehe, dann erschießt sie mich. Ihre Tochter will sie erschießen? Das klingt verrückt, aber sie scheint wild entschlossen zu sein. Und weshalb sollten Sie zur Polizei gehen? Sie verlangt, dass ich eine Selbstanzeige mache. Ich soll gestehen, Nicoles Vater ermordet zu haben. Sie machte eine Pause und füllte ein Glas randvoll mit Cognac. Ihr Blick war ins Leere gerichtet, als sie das Glas in einem Zug leerte. Ihre rechte Hand suchte einen Halt und fand meine Jackentasche. Die Naht riss, als sie langsam zu Boden sank. Meine Klientin war vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten »Es war einmal ein Mord«, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute »Es war einmal ein Mord«. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Spierig ist besorgt, weil sie ihre Tochter einige Male zusammen mit einem viel älteren Mann gesehen hat. Der Kontakt zwischen den beiden Frauen ist schon vor Jahren abgebrochen und Frau Spierig befürchtet, dass sich ihre Tochter in Schwierigkeiten befindet. Maloney findet heraus, dass Nicole Spierig ihren Freund und die gemeinsame Wohnung verlassen hat und niemand ihren neuen Aufenthaltsort zu kennen scheint. Da erfährt Maloney, dass Nicole Spierig ihre Mutter aufgesucht hat und sie des Mordes an ihrem Vater bezichtigt. Meine Klientin erholte sich nur langsam von dem Schock und noch langsamer von dem Cognac. In ihrer Küche bereitete ich Kaffee zu, während sie am Tisch saß und über längst vergangene Zeiten redete. Die Geschichte hört sich an wie ein böses Märchen. Und der Titel lautet, es war einmal ein Mord. Nicoles Vater wurde nicht ermordet. Er hat Selbstmord begangen. Wann war das? Nicole war keine 3 Jahre alt. Damals war ich bereits nicht mehr mit ihm zusammen. Er hat uns sitzen lassen. Eines Tages erhielt ich einen Anruf seiner Eltern. Sie sagten nur, dass er sich mit einer Überdosis Heroin getötet hat. War er drogensüchtig? Ja. Dann könnte es auch ein Unfall gewesen sein. Oder ein Mord, natürlich. Theoretisch wäre das möglich. Aber es ist Unsinn. Ich hatte keinen Grund, ihn zu töten. Und weshalb glaubt Nicole, dass Sie eine Mörderin sind? Ach, woher soll ich das wissen? Finden Sie es heraus, ich bezahle Sie schließlich, oder? Glauben Sie, dass es Ihrer Tochter ernst ist? Dass sie mich töten will? Eigentlich würde ich ihr das nicht zutrauen. Aber diesen Blick, den werde ich so schnell nicht vergessen. Entschlossen. Fanatisch, ja, fanatisch. Sie war übrigens nicht allein. Jemand war bei ihr. Ja, sie stieg in einen Wagen und fuhr weg. Am Steuer saß dieser ältere Mann. Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt. Sie gab mir einen Zettel, auf dem sie in zittriger Schrift eine 5-stellige Nummer notiert hatte. Ein Anruf beim Straßenverkehrsamt genügte und ich war im Besitz eines Namens und einer Adresse. Der Mann hieß Detlef König und war von Beruf Hypnotiseur. Über meine Patienten spreche ich nicht. Sie sind kein Arzt, Sie betreiben höchstens ein wenig Hokuspokus. Die Hypnose ist eine anerkannte Methode, um das Unterbewusstsein zu befragen. Nicole Spiri glaubt, dass ihre Mutter eine Mörderin ist. Das ist richtig. Dieses unbewusste Wissen hat sie bis jetzt daran gehindert, eine glückliche Frau zu werden. Erst wenn sie ihre Mutter tötet, kann sie eine glückliche Frau werden? Davon war nie die Rede. Nicole Spierig hat ihrer Mutter gedroht, sie zu töten. Ich habe Nicole lediglich gesagt, sie solle ihrer Mutter und all ihren Freunden von Angesicht zu Angesicht sagen, dass sie Bescheid weiß. Damit könne sie sich von der Last befreien. Und was ist, wenn Nicole ihre Mutter tatsächlich umbringt? Das hatte ich für ausgeschlossen. Nicole Spierig würde das nicht tun. Ich würde gerne mit Nicole sprechen. Ich hindere sie nicht daran. Wo kann ich sie finden? Eine Hypnosestunde kostet 100 Franken. Danke, aber mein Unterbewusstsein lasse ich lieber ruhen. Ach, ich dachte, Sie wollten Nicoles Aufenthaltsort wissen. Er lächelte ein schmieriges Lächeln und rieb den Daumen am Zeigefinger. Ich gab ihm den Hunderter und er schrieb mir die Adresse auf. Es war eine heruntergekommene Pension, die von 2 Bahngleisen gesäumt wurde. Die Pension ist billig und ich kann in aller Ruhe über alles nachdenken. In aller Ruhe nennen Sie das? Ich könnte hier nicht mal in Ruhe einen Whisky trinken. Meine Mutter hat sie engagiert, weil sie Schiss hat vor mir, ne? Das stimmt nicht ganz. Sie befürchtet, dass sie etwas mit dem Hypnotiseur hätten. Mit Detlef? Der ist doch mindestens doppelt so alt wie ich. Er hat mir geholfen. Ich stecke in einer tiefen Krise. Sind Sie deshalb aus der gemeinsamen Wohnung bei Herrn Bärenbold ausgezogen? Es wurde mir zu viel. Er wurde mir zu viel. Ich habe ihm unzählige Male gesagt, dass ich ihn nicht liebe und nie lieben werde. Er aber hat geglaubt, dass alles nur eine Frage der Zeit ist. Weshalb sind Männer so? Ja, entweder sie interessieren sich überhaupt nicht für einen oder dann benehmen sie sich wie Verrückte. Das hat die Natur vermutlich so vorgesehen. Weshalb haben Sie Ihrer Mutter mit dem Tod gedroht? Was soll ich? Sie haben Ihrer Mutter ein Ultimatum gestellt. Entweder sie stellt sich der Polizei oder Sie bringen sie um. Das ist unglaublich. Meine Mutter ist hysterisch. Sie spinnt. Sie dreht durch. Was genau haben Sie Ihrer Mutter gesagt? Ich habe ihr gesagt, wörtlich, ich weiß, dass du meinen Vater ermordet hast und ich möchte nie wieder etwas mit dir zu tun haben. Und das war alles? Den Rest bildet sie sich ein. Meine Mutter umbringen. Was bringt es, einen Mord mit einem Mord zu sühnen? Wenn ich meine Mutter in Zukunft wie eine Aussätzige behandle, dann wird sie viele Tode sterben. Und nicht nur einen. Das klang überzeugend. Weshalb aber sollte mich meine Klientin anlügen? Ich beschloss, dies noch vor Mitternacht in Erfahrung zu bringen. Doch leider stellte sich heraus, dass in diesem Fall vor Mitternacht bereits zu spät war. Üble Sache, Maloney. Die Frau wurde vor ihrer Wohnungstüre erschossen. Gab es Zeugen? Ein Nachbar, der kaum noch etwas sieht, und ein Spaziergänger, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Der Schuss wurde von mehreren Personen gehört. Doch ein Täter oder eine Täterin wurde nicht gesehen. Und wann fiel der Schuss? Die Ohrenzeugen sind sich nicht ganz sicher. Einer sagt, es war um 22 Uhr. Der andere um 8:30. Und ein dritter ist sich sicher, dass der Schuss genau um 22.14 Uhr fiel. Dann dürfte es irgendwann zwischen 9:30 und 9:45 gewesen sein. Das kann schon sein, Maloney. Weshalb aber interessieren Sie sich dafür? Dora Spierig war meine Klientin. Spierig? Ja. Fragten Sie nicht neulich im Polizeipräsidium nach einer Frau Spierig? Das war Nicole, die Tochter der Toten. Sie waren damals allerdings nicht ganz auf der Höhe. Das war tatsächlich die Höhe, Maloney. Ein Scherzbold hat in der Polizeikantine Haschisch in die Suppe getan. Der Mann wurde natürlich fristlos entlassen. Einige meiner Kollegen mussten sich erbrechen. Ich habe fast nichts bemerkt. Man sagt ja, dass Menschen mit einer außergewöhnlichen Psyche immun sind gegen DDT, THC oder wie der Wirkstoff heißt. Kreuzworträtsel gegen Haschisch. Vielleicht sollte man das in der Schule propagieren. Was meinen Sie, Maloney? Auf dem Weg in mein Büro ging ich die vergangenen Stunden noch einmal in Gedanken durch. Mein Besuch bei Nicole Spierig war kurz nach 7. Danach rief ich einige Male erfolglos meine Klientin an und ging etwas essen. Vermutlich war ich gerade beim Espresso angelangt, als meine Klientin erschossen wurde. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Es war einmal ein Mord. Zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute, es war einmal ein Mord. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Spierig macht sich Sorgen um ihre Tochter Nicole. Als sie Nicole mehrmals zusammen mit einem älteren Herrn sieht, möchte sie, dass Maloney herausfindet, wer der Mann ist. Bei seinen Nachforschungen stößt Maloney schon bald auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit. Nicole Spierig scheint davon überzeugt zu sein, dass ihre Mutter ihren Vater getötet hat. Sie droht ihrer Mutter damit, sich dafür an ihr zu rächen. Und tatsächlich wird Dora Spierig wenig später ermordet aufgefunden. Am nächsten Morgen besuchte ich Nicole Spierig in der lärmigen Pension. Sie wusste nicht, dass ihre Mutter nicht mehr lebte, nahm die Nachricht aber sehr gefasst auf. Als ich ihr die näheren Umstände schilderte, hatte sie nur einen Gedanken. Die Polizei wird mich für die Mörderin halten. Die Polizei weiß nicht, dass sie ihrer Mutter gedroht haben, sie umzubringen. Ich habe ihr nicht gedroht. Jetzt, da sie tot ist, gibt es dafür keine Zeugen mehr. Jetzt zählt nur noch das, was ich sage. Sie könnten jemanden engagiert haben. Einen Killer? Das ist lächerlich. Ich würde im Übrigen auch keinen Privatdetektiv engagieren. Ihre Mutter hat mich engagiert. Meine Mutter ist tot. Und Tote bezahlen keine Rechnung. Ich werde die Rechnung an die Erbin schicken. Ich erbe nicht viel. Das wäre kein gutes Motiv gewesen. Die Polizei hat nichts gegen sie in der Hand. Aber Maloney kümmert das nicht. Sie glauben mir nicht? Eigentlich schade. Dieses Hotel ist zwar lausig, dafür kümmert es niemanden, mit wem man es treibt und wie oft. Ist das eine Einladung zum Tanz auf den Bettfedern? Der Fußboden ist ziemlich schmutzig und im Bad tummeln sich die Kakerlaken. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ah, Sie möchten wissen, mit wem ich es gemacht habe. Zwischen 21 und 23 Uhr, um genau zu sein. Ich war hier im Zimmer und träumte von Ihnen. Sie haben kein Alibi für die Tatzeit. Muss ich eins haben? Sie begann langsam ihre Bluse aufzuknöpfen. Ich lenkte mich ab, indem ich langsam auf 20 zählte. Nachdem ich bei 12 ins Stocken geriet, versuchte ich eine andere Taktik und begann ein Seemannslied zu singen. Nicole Spierig lächelte und zog ihren Wonderbra aus. 2 Stunden später verließ ich die Pension und gönnte mir einen Whisky. Danach war ich reif für eine Hypnose. Sie müssen sich entspannen. Ich war schon lange nicht mehr so entspannt. Eine Hypnose funktioniert nur dann, wenn sich der zu Hypnotisierende auf die Hypnose einlässt. Und Nicole Spierig hat sich voll und ganz auf die Hypnose eingelassen. Nicole Spierig hatte emotionale Probleme. Ich war ihre letzte Hoffnung. Hat sie Ihnen das erzählt? Das war mir sofort klar, als ich ihr zum ersten Mal begegnete. Nicole Spierigs Mutter wurde gestern Nacht erschossen. Erschossen? Mhm. Das ist entsetzlich. Waren Sie dabei? Soll ich Sie hypnotisieren und von dem Trauma befreien? Sie könnten mich vom Trauma Nicole Spierig befreien. Ach, Sie haben mit ihr... Ich meine so richtig. Es war eher umgekehrt. Sie hat mit mir. So richtig. Mhm. Ja, Frauen wie Nicole haben ihren Reiz. Was genau hat Nicole Spierig unter Hypnose erzählt? Sie schilderte mehrmals und sehr eindringlich, wie sie Zeuge war, als ihre Mutter ihren Vater ermordete. Und sie glaubten ihr? Für mich gab und gibt es keinen Zweifel. Und weshalb gingen Sie nicht zur Polizei? Eine Aussage unter Hypnose ist vor Gericht nichts wert. Zudem gibt es keinerlei objektive Beweise. Sie rieten Nicole Spierig, sich von der Last zu befreien und ihrer Mutter ins Gesicht zu sagen, dass sie eine Mörderin ist. So ist es nicht mehr und nicht weniger. Nicole fand das eine gute Idee. Sie sagte, sie werde es allen sagen. Allen? Nun, damit meinte sie wahrscheinlich ihren Ex-Freund, der ihr nie glaubte, dass sie seelisch litt. Sie hat Hans-Peter Behrenbold gesagt, dass ihre Mutter eine Mörderin ist? Ich vermute es. Ja. Aber worauf wollen Sie hinaus? In meinem Berufsleben waren mir schon die raffiniertesten Verbrecher untergekommen. Männlich, weiblich und manchmal auch im Duett. Aber dieser Fall war ganz besonders ausgekocht und niederträchtig. Als ich zusammen mit dem Polizisten in der Wohnung von Behrenbold stand, sah Behrenbold bereits aus wie ein Mann, den auch lebenslänglich nicht schockieren konnte. Sie wird nie wieder zu mir zurückkehren. So ist es doch. Dieser Mann hier behauptet seit vielen Jahren, dass er Privatdetektiv ist. Sicher ist aber lediglich, dass er Philipp Maloney heißt und einen unsteten Lebenswandel führt. Das ist immer noch besser, als im Ruf zu stehen, das dümmste Kreuzworträtsel der Stadt zu sein. Ich habe noch nie einen Menschen so geliebt wie Nicole. Die Liebe ist etwas Wunderbares. Kinder werden aus Liebe gezeugt, wenigstens ab und zu. Und Morde werden aus Liebe begangen, wenigstens ab und zu. Die Natur hat für alles einen Ausgleich geschaffen. Was hat Ihnen Nicole Spierig versprochen? Sie sagte, dass sie zu mir zurückkehren wird. Für immer und ewig. Und dass sie jetzt bereit ist, richtig mit mir Liebe zu machen. Und dafür mussten Sie versprechen, Nicoles Mutter zu töten. Ihre Mutter war eine Mörderin. Was vermutlich nicht stimmt und wenn es stimmt, nicht mehr zu beweisen ist. Nicole war Zeugin des Mordes. Sie war damals keine 3 Jahre alt. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie mit 3 Jahren gemacht haben? Wenn man will, kann man sich sogar an die eigene Geburt erinnern. Ich erinnere mich an meinen ersten Teddybär und an meine erste Dienstwaffe. Und wie steht es mit dem ersten Kreuzworträtsel? Der Reihe nach, Maloney. Zuerst war dieser Mord, der keiner war. Dann kam die Hypnose und dieser junge Mann hier, der sich rächen wollte. Ich wollte Nicole zurückgewinnen. Du musst es für mich tun, sagte sie. Sie hat ihre Mutter gehasst, immer schon. Gab es dafür auch Gründe im Oberbewusstsein oder lag alles nur im Unterbewusstsein verborgen? Oberbewusstsein ist gut, Maloney. Wie ist dieser Fotograf mit, dieser Philosoph mit dem Übermenschen? Wussten Sie, dass es Leute gibt, die den Übermenschen mit dem Überkleid verwechseln? Eigentlich ist das ja gar nicht so weit hergeholt. Sehen Sie sich nur die Richter an. Werden Sie nicht zu Übermenschen mit Ihren Roben, die ja nichts anderes als Überkleider sind? Haben Sie auf dem Internet ein paar Gehirnzellen bestellt oder stammt diese Weisheit auch aus einem Kreuzworträtsel? Ihre Mutter machte ihr Vorwürfe. Sie sagte, Nicole sei schuld daran gewesen, dass sich ihr Vater von ihrer Mutter getrennt habe. Das ist typisch, Maloney. Die Leute geben sich gegenseitig die Schuld für ihre Unzufriedenheit. Dabei sollten die Leute akzeptieren, dass es einigen wenigen Menschen vorbehalten bleibt, zufrieden in Pension zu gehen. Vorher aber sollten sie noch ein paar Mordfälle lösen. Sie wird alles abstreiten, nicht wahr? Sie hat mich benutzt. Sie hat alle immer nur benutzt. Ein Lehrer hat einmal zu mir gesagt, aus mir könne etwas Großes werden. Sie sind immerhin über 1,80 groß. 1,86. Sehen Sie wenigstens etwas, worauf Sie stolz sein dürfen. Woher hatte sie die Waffe? Das spielt doch jetzt keine Rolle, Maloney. Dieser nette Herr war so freundlich, einen Mord zu gestehen. Was wollen wir ihn dann noch mit Details belästigen? Zu Hause wartet ein Schweinebraten auf mich. Und was wartet bei Ihnen, Maloney? Ich habe wochenlang auf Nicole gewartet. Ich werde weiter auf Sie warten. Vielleicht braucht sie noch ein paar Jahre, um einzusehen, dass ich der Richtige für Sie bin. Der Polizist zückte die Handschellen und freute sich auf den Schweinebraten. Ich fuhr an der lärmigen Pension vorbei und erfuhr, dass Nicole Spierig bereits abgereist war. Die Polizei suchte noch eine Weile nach ihr, aber sie wurde nicht gefunden. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Sie hörten Es war einmal ein Mord, 3. und letzter Teil.